tötet jeden Stimulus. Sie entsättigt und macht fad. Die ganze Welt wird grau und desolat. Kleine Raupe, gib nicht auf, nimm den Kopf vom Knarren lauf. Kleine Raupe, gib nicht auf, noch ist der Ofen aus. Sie ist verblüfft, weil sie unangepasst bleibt. Senkt die Schaufel und platt, die überhitzt.